Andacht vom 12.05.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Erkenntnisse aus Johannes 5, Teil 2. Wir müssen Gott wirklich kennenlernen und nahe an seinem Herzen leben. Ich bleibe heute noch bei Johannes 5. Die ganze Geschichte, nachdem der Mann geheilt worden war, ist sehr interessant, vor allem das Gespräch, das er mit den Pharisäern führt. Der Mann wurde geheilt und trug seine Liegematte spazieren. Die religiösen Leute sahen ihn und sprachen ihn an. Sie waren sehr empört, denn er trug seine Liegematte an einem Sabbat. Für die Juden war das eine schreckliche Sünde. Also, da wird ein Mann geheilt und die religiösen Führer regen sich darüber auf, dass er seine Matte heimbringt. Und sie wollten wissen, wer ihn geheilt hatte. Sie fanden natürlich heraus, dass es Jesus war. Jetzt kommt das Gespräch zwischen Jesus und den Pharisäern, ab Vers 18. Die Juden suchten nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Und jetzt schaut, was Jesus ihnen antwortete, als sie sich über ihn empörten. Jesus ist wirklich erstaunlich. Ich meine, das sind Menschen, die ihn töten wollen. Aber Jesus hat keine Angst und rennt auch nicht davon. Der Grund, warum sie ihn töten wollen, ist, weil er sich mit Gott auf die gleiche Ebene gestellt hatte. Jetzt kommt Vers 19. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Hier ist ein unglaublicher Schlüssel für ein siegreiches Leben, für übernatürliche Versorgung, für deine Heilung, für dein Leben in Christus. Der erste Schlüssel für heute ist: In allem, was in unserem Leben geschieht, müssen wir verbunden sein mit Gott. Schaut, welchen Fehler wir als Christen immer gemacht haben. Schaut, wie viel Stress wir hatten. Wir haben getan und gemacht, dann bekamen wir Probleme. Dann baten wir Gott, uns da herauszuhelfen. Dann waren wir ärgerlich auf Gott und frustriert, weil das Glaubensleben nicht funktionierte. Wir glaubten nicht mehr, dass er ein guter Gott ist. Und das alles nur, weil wir die Konsequenzen unseres eigenen und eigenmächtigen Handelns tragen. Wir waren nicht mit dem Vater verbunden. Das habe ich immer und immer wieder gesehen. Jesus lehrt uns: Ich gehe mit dem Vater und der Vater zeigt mir, was ich tun soll. Und das tue ich. Wenn ich mich mit dem Vater verbinde, sehe ich, was er tut. Und das ist mein. Es steht mir zur Verfügung. Der Vater führt dich, seinen Willen zu tun. Es gibt Menschen, die sich mein Leben, Reinhards Leben, zu ihrem Vorbild machen. Sie wollen meinen Weg mit dem Vater gehen. Sie wollen mich kopieren. Hey, mein Weg mit dem Vater ist nicht dein Weg. Du musst deinen eigenen Weg gehen. Ich denke, das ist wie im Krimi. Ich will nicht hart sein, aber es ist wirklich kriminell, wenn wir jemanden in eine Position in der Gemeinde setzen, der allen sagen soll, wie wir mit dem Vater gehen sollen. Und wir erlauben niemandem, seinen eigenen Weg mit dem Vater zu gehen. Es ist wunderbar, anderen Menschen von Gott zu erzählen und sie zu lehren. Aber es ist ein Horror, sie abhängig zu machen von mir. Ich liebe es wirklich, Menschen zu lehren, aber ich kann nicht ihr Vorbild sein. Jesus ist das Vorbild für jeden Einzelnen. Wenn du mir eine Weile folgst, wirst du feststellen, dass ich ein ganz normaler Mensch bin mit Macken, Ecken und Kanten und der sein Leben mit Gott ähnlich lebt wie du. Und dann wirst du nur enttäuscht und frustriert. Die Kirche hat leider jahrhundertelang genau dies gemacht. Wir haben Menschen kopiert, die ihren Weg mit Gott gingen. Wir folgen auch Menschen aus dem Internet, die erfolgreich sind und hoffen, dadurch selbst erfolgreich zu werden. Doch wir scheitern. Meiner Meinung nach ist das eine lächerliche Weise zu leben. Warum wollen wir immer die Abkürzung gehen, eine Person kopieren? Du kannst nur dein eigenes Leben mit Jesus gehen. Du musst Zeit mit ihm verbringen wollen. Du musst deinen eigenen Weg mit dem Vater gehen. Wenn du sehen willst, was der Vater tut, musst du mit dem Vater gehen. Dann kannst du nicht den ganzen Tag herumlaufen wie verrückt und dich dann wundern, dass du nicht weißt, was Gott will. Der Vater redet den ganzen Tag mit seinen Kindern, aber wir sind so beschäftigt, dass wir nicht zuhören. Wir sind es so gewohnt, unser eigenes Ding durchzuziehen. Wir denken, wenn etwas gut läuft, dass wir wirklich toll sind. Wenn etwas schief geht, machen wir uns selbst fertig. Lerne diese Lektion. Jeder muss seinen Weg der Intimität mit dem Vater gehen. Gott hat für dich einen anderen Weg geplant als für irgendjemand anderen. Deshalb heißt es, dass die Gemeinde aus vielen unterschiedlichen Gliedern besteht. Also, geh deinen eigenen Weg mit Gott. Das ist sehr einfach. Es beginnt immer mit Hingabe. Beginne jeden Tag damit, dich selbst dem Reich Gottes zu überantworten. Sag jeden Tag zu dir selbst: Ich bin gekreuzigt in Christus Jesus. Es lebe nicht mehr ich, sondern Jesus lebt in mir. Heute lebe ich mein Leben aus Glauben an den Sohn Gottes, der alles für mich hingegeben hat. Er wird mich führen. Tu deinen Willen, Vater. Möge heute der Himmel auf die Erde kommen durch mich. Ich musste an Georg Müller denken. Das war der Mann, der im letzten Jahrhundert so viele Waisenhäuser gebaut hat. Er fragte nie jemanden um einen Penny. Doch er hatte Millionen Dollar, nur durch Glauben. Er sagte: Wenn fast alles schief geht, wenn man etwas von Gott erwartet, dann ist unser Leben nicht mit Gottes Ziel für uns verbunden. Ich tue, was der Vater will, dass ich tue, nicht das, was ich will. Was geschieht? Alle Ressourcen des Himmels stehen mir zur Verfügung. Jesus sagt das. Vers 20. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Hat Jesus nicht gesagt: Wer mich liebt, tut die Werke des Vaters? Das kannst du nur tun, wenn du mit Gott verbunden bist. Hat Jesus nicht gesagt: Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch? Das Werk Jesu auf Erden sollte nie aufhören. Es sollte weitergeführt und vervielfältigt werden durch seine Nachfolger, auch durch uns. Die Religion hat das zerstört. Die Religion hat das so ausgelegt: Einige spezielle Menschen sind auserwählt, die Gott benutzen will. Die restlichen Christen versuchen mühsam zu überleben. Das Leben ist schwer und hart. Wir kommen gerade so durch. Nein, nein, nein. Wir sollen die Repräsentanten Jesu auf Erden sein. Schaut, wir spielten letzte Woche Tennis. Es war ein fremder Tennisplatz in einer anderen Gemeinde. Ich bat, dort spielen zu dürfen, aber es war kompliziert, dort hineinzukommen. Wir gingen zur Verwaltung. Davor stand ein Sicherheitsmann. Dieser Mann trug einen Arm in der Schlinge. Als ich an ihm vorbeiging, sah ich, wie der Vater ihn heilte. Wie ich das sah? Der Vater zeigt, was er möchte. Wenn du auf den Vater schaust, erfährst du immer, was er will. Das Problem ist nur, dass wir nicht gelernt haben, zuzuhören. Wir hören immer auf tausend Stimmen um uns herum, aber wir müssen unsere Herzen zur Ruhe bringen, die Stimmen um uns herum abschalten und zuhören. Wir meldeten uns also an, wir kamen wieder heraus aus dem Büro. Ich fragte den Sicherheitsmann, was ihm passiert war. Er hatte sich zwei Knochen gebrochen. Die Schulter war seit 30 Tagen komplett unbeweglich. Er sollte operiert werden, doch das wollte er vermeiden und er hatte viele Schmerzen. Ich bat ihn, die Schulter ein bisschen zu heben. Er hatte noch Schmerzen. Ich betete für ihn. Er war sofort geheilt. Er war richtig geschockt. Ich bat ihn, diese Schlinge auszuziehen. Zunächst traute er sich gar nicht, den Arm zu bewegen. Zuletzt meinte er, deinen Glauben hätte ich gern. Wenn du siehst, was der Vater tut, brauchst du keinen Glauben mehr und der Vater will dir immer zeigen, was er tut. Denk heute daran. Der Vater möchte, dass du ununterbrochen mit ihm verbunden bist. Er zeigt dir immer, was er mit dir tun will, vom Morgen bis zum Abend. Er wartet immer darauf, dass du dich mit ihm verbindest. Er möchte, dass du den Himmel mehr siehst als die Erde. Er sehnt sich danach, mit dir verbunden zu sein. Er wünscht sich, dass du dich danach sehnst, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wenn wir diese Sehnsucht haben und ihm vertrauen, werden wir sehen, was der Vater tut. Dann machen wir nur noch mit. Hört, Freunde, es ist so traurig, dass wir als Christen so sehr kämpfen. Wir sollten gar kein so gezwungenes, stressiges Leben voller Kämpfen und Niederlagen leben. Wir sollen ein Christenleben führen, verbunden mit dem Vater. Er wird uns immer zeigen, was er heute für uns bereitet hat. Und dann geben wir uns einfach hin und leben ein einfaches Leben aus Glauben. Schaut, was in Epheser 3,10 steht. Wir sind Gottes Werk, geschaffen zu guten Werken, die er vorher für mich bereitet hat. Die Religion dagegen hat uns gelehrt, dass Gott ein unbarmherziger Gott ist, der seinen Willen vor uns verbirgt, der schnell ärgerlich wird und dass es so schwierig ist, seine Stimme zu hören. Nur einige besondere Menschen hören seine Stimme, aber die meisten nicht. Er spricht nur zu seinen Propheten, aber sonst zu niemandem. Nein, nein, nein! Schau, ich bin durchaus ein Prophet, aber ich werde dir nicht sagen, was du tun sollst. Ich bin kein Modell für dich. Ich wünsche mir, dass du einen Lebensstil führst, wo du selbst dem Vater begegnest und ihn hörst. Du musst diese Vorstellung loslassen, dass es einen Vermittler zwischen Gott und dir geben muss. So wirst du nie den Vater hören. Du brauchst eine persönliche Beziehung zu ihm und er wird dir zeigen, was du tun wirst. Schaut, was Jesus im Vers 30 sagt. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Ist das nicht eine verrückte Aussage? Jesus, der Sohn Gottes, tat nichts, was er nicht den Vater tun sah. Und nicht nur das, er geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn er sagt, ich selbst kann nichts tun. Das Gleiche hat Jesus uns auch gesagt in Johannes 15,5. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie viele Siege haben wir aus uns heraus zu erkämpfen versucht? Wie viel Versorgung versuchten wir uns selbst zu erarbeiten? Wie oft haben wir versucht, unsere Schwierigkeiten selbst zu überwinden? Es geht darum, sich bei ihm zu bergen. Das ist der Schlüssel aus Johannes 15. dich in ihm zu bergen. Und alles, was du dir wünschst, ist dein. Und er gibt sich dir hin und du gibst dich ihm hin. Ist das nicht verrückt? Der Moment, in dem du verstehst, dass du absolut unfähig bist, irgendetwas für Gott zu tun. Aber wenn du dich dem Herrn hingibst, gibt sich Gott dir hin. Und du bist fähig, alles zu tun, durch Christus. Alles in diesem Moment. Alles in diesem Moment werden unsere Begrenzungen weggenommen. Wir werden mit unseren Begrenzungen konfrontiert, wenn wir uns selbst vertrauen. Und dann glauben wir unseren Begrenzungen, weil wir anderen Menschen vertrauen. Nein, niemand ist dein Schlüssel zum Erfolg. Auch ich nicht. Wenn ich dich dahin bringen würde, wo du deine Bestimmung erkennst, hätte ich versagt. Wenn ich der Mensch wäre, der dich nur an mich bindet, hätte ich versagt. Wenn Jesus sagt, dass er nichts ohne den Vater tun kann, was denken wir eigentlich von uns selbst? Es ist reichlich arrogant zu denken, wir könnten es ohne Gott bewerkstelligen. Jesus war so mit dem Vater verbunden, dass er verstand, wie er leben musste. Das müssen wir wirklich jeden Tag verstehen. Ich rede seit Jahrzehnten darüber und zitiere diese zwei Bibelverse gern gemeinsam in einem Satz. Ohne Jesus kann ich nichts tun, aber ich kann alles tun durch Jesus, der mich liebt. Dieser Satz ist für mich eine Verbindung zwischen Menschlichkeit und Heiligkeit. Wir sollen nicht als Menschen leben, sondern als diejenigen, bei denen Menschlichkeit und Heiligkeit sich so verbinden, dass man nicht weiß, wo das eine anfängt und das andere aufhört. Die Menschen, die in unsere Augen schauen, sollten nicht mehr wissen, ob sie in unsere Augen oder in die Augen Jesu schauen. So sollten wir leben. Das ist Christenleben, wie Jesus es beschrieb, wenn er sagte: Ich tue die Werke des Vaters. So waren Jesus und der Vater, sie waren einander völlig hingegeben. Einer birgt sich im anderen. Jesus erklärte uns: Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Das ist ein unglaublicher Gedanke. Man weiß nicht mehr, wer wo ist Jesus, wo ist der Vater. Wer tat das? Jesus sagt, der Vater tat es, aber der Vater sagt, Jesus tat es. Oder hast du mich hier gesehen? Da müssen wir hinkommen, dann geschehen übernatürliche Dinge. Jesus tat alle Wunder auf diese Weise. Noch etwas traf mich heute früh. Als Jesus weiter zu ihnen sprach, sagte er in Vers 39 und 40: Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Doch ihr wollt nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ist das nicht unglaublich? Jesus sagt ihnen: Ihr studiert die Bibel sehr genau, weil ihr denkt, dass ihr dort das ewige Leben findet. Aber die Bibel spricht über mich. Sie hatten ja nur das Alte Testament. Jesus sagt ihnen, dass sie das ewige Leben im Alten Testament suchten und dass das Alte Testament über ihn spricht, was sie aber nicht hören wollten. Die Religion hat ihre Augen so verblendet, dass sie nicht einmal mehr Jesus darin erkennen konnten. Jesus sagte, das Alte Testament deutet auf mich hin. Wenn wir das Alte Testament lesen, sehen wir einen anderen Gott, einen Gott, der möchte, dass wir den Zehnten zahlen sollen, sonst wird er uns nicht segnen. Einen Gott, der ständig unglücklich ist. Leute, wir sind da nicht anders als diese Schriftgelehrten. Jesus ist der Schlüssel, um die Bibel aufzuschließen, Leute. Wenn du etwas nicht verstehst, lass es stehen, es macht nichts. Das war genau das Problem, das die Juden hatten. Sie wollten wahres, ewiges Leben aus der Bibel finden und nicht in Jesus. Das ist das Problem von Religion in der ganzen Welt. Sie suchen ihr Glück außerhalb der Person Jesus. Hört, Jesus stellt es sehr kraftvoll fest: Ihr wollt nicht zu mir kommen. Sie waren empört über Jesus, obwohl genau dieser Jesus die Antwort war. Sie suchten das ewige Leben und griffen den Menschen an, der ihnen dieses ewige Leben geben konnte. Die Religion hatte ihr Denken blind gemacht. So finden sie nicht, was Gott für sie bereitet hat. Das macht Religion. Sie stiehlt und zerstört. Aber Jesus kam, um Überfülle ins Leben zu bringen. Jesus ist alles. Er ist der Schlüssel, um die Bibel zu verstehen. Er ist derjenige, der uns durch das vollbrachte Werk am Kreuz alles bereitstellte. Die Pharisäer machten den Fehler, den die Christen auch machen. Ah, hier sagt die Bibel. Und dann geht es um Regeln und Vorschriften. Jesus sagt, ihr durchsucht die Schriften und denkt dann, dass ihr ewiges Leben habt. Ebenso befolgen wir viele Regeln und denken dann, dass wir gerecht vor Gott stehen. Wir denken, dass wir nur intensiv genug beten müssen, um von Gott etwas zu erhalten. Aber Jesus ist der eine, auf den alle Schrift hindeutet. Wenn wir dann 2. Chroniker 7,14 lesen, erkennen wir, alles handelt nur von Jesus. Ich muss immer auf Jesus schauen. Gebet fängt mit Jesus an. Gebet beginnt nicht damit, dass ich mein Leben verändere. Gebet beginnt damit, dass ich auf Jesus schaue. Jesus sagte ihnen, dass sie das Thema verfehlen, wenn sie ihn nicht sehen. Wenn du nicht Jesus auf jeder Seite der Bibel findest, hast du die ganze Aussage der Bibel verfehlt. Die Kirche muss zur Einfachheit in Christus zurückkehren. Wir können das Ziel unseres ganzen Lebens verfehlen, wenn wir Jesus nicht im Mittelpunkt haben. Mit ihm im Zentrum haben wir die Fülle. In ihm und durch ihn und mit ihm. Was geschah mit den Jüngern, die nach Emmaus gingen? Sie waren gut 3 Jahre mit Jesus zusammen, doch sie erkannten ihn nicht. Wie kannst du Tag und Nacht mit jemandem zusammen sein, dann stirbt der Mann und steht wieder auf, du wanderst eine ganze Wegstrecke mit ihm und erkennst ihn nicht? Ich denke, sie haben ihn nie wirklich gekannt. Warum denke ich das? Weil Jesus oft genug sagte, wie lange noch versteht ihr nicht? Das war sogar noch der Fall, als er sie in Jerusalem traf und sagte, dass er in den Himmel gehen würde. Da dachten sie immer noch, er wäre derjenige, der Israel befreien würde, als irdischer König, als großer Rabbi. Jesus sagte zu Petrus, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern der Himmel. Wir haben oftmals eine Fleisch- und Blut-Offenbarung, aber keine wirkliche himmlische Offenbarung. Bei den Emmaus-Jüngern sprach Jesus von sich aufgrund der Schriften, durch die er bewies, was die Propheten gesagt hatten. Das Neue Testament zeigt Jesus Seite für Seite. Er sagt immer, das bin ich bin es. Wie es im Alten Testament zum Beispiel die Wolke war, ich bin's. Dann erkannten sie ihn und sie sagten, brannte nicht unser Herz? Religion macht unser Herz kalt, aber Jesus auf jeder Seite der Bibel lässt unser Herz brennen. Wenn ihr in der Bibel lest, Kommt mit euren Fragen nicht zu mir. Ich bin nicht der Zugang zum Vater. Der Weg zum Vater geht über Jesus. Das nennt sich der neue Bund zusammengefasst. Der Vater wird nur durch den Sohn geoffenbart. Durch Jesus wird dir alles gegeben. Es gibt keine Not mehr. Jesus ist der Fels des Anstoßes, so sagt Petrus. Die frohe Botschaft ist der Anstoß für diejenigen, die an ihn glauben. Entweder werden sie auf ihm stehen oder sich an ihm stoßen. Was im Christenleben zählt, ist nicht, die Bibel perfekt zu kennen. Jesus sagt zu ihnen, ihr kommt nicht zu mir. Passt gut auf, sie hatten perfektes Wissen, aber ihr findet mich nicht. Noch kurz ab Vers 41, das ist unglaublich. Vers 41, ich nehme keine Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Jesus nahm keinerlei menschliche Ehre an, aber der Vater gab ihm Ehre. Schau in Vers 44, so eine starke Konfrontation. Jesus rät ihnen, ihre Ehre vom Vater zu erhalten, statt sie voneinander zu erwarten. Wie viele Leute in der Kirche suchen nach Ehre? Der einzige Leiter, der perfekte Lobpreisleiter, der perfekte Prophet und so weiter. Jesus tat das nie. Er war nie von Menschen abhängig. Er sagt, wie könnt ihr glauben? Solch eine Haltung zerstört deinen Glauben. Es ist ein Menschenfokus, kein Gottfokus. Was geschieht dann? Du bist auf das konzentriert, was du tust und nicht auf Gott. Wenn wir uns einmal darauf besonnen haben, nur Gott gefallen zu wollen, werden wir ein Leben des Glaubens leben. Und erleben. Leben und Kraft fließen durch uns. Ich lade dich ein. Mach ein bisschen Herzensinventur. Was erwartest du von Menschen? Das musst du loslassen. Erwarte deine Ehre von Gott. Gib dich ihm hin und er gibt sich dir hin. Amen.